Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Rudolstadt, den 10. April 1791. Ich habe dich lange auf Briefe warten lassen, aber schon seit einigen Wochen bin ich hier und habe so viel möglich den Schreibtisch vermieden, um von einer beschwerlichen Arbeit auszuruhen, die ich vor meiner Abreise aus Jena beendigte. Meine Brust ist mir seitdem um nichts leichter geworden, vielmehr empfinde ich noch immer bei starkem, tiefem Atemholen einen spannenden Stich auf der Seite, welche entzündet gewesen ist, öfters Husten und zuweilen Beklemmungen. Ich mag es hier niemand sagen, was ich von diesem Umstande denke, aber mir ist, als ob ich diese Beschwerden behalten müsste. Eine Stunde laut zu lesen, wäre mir ganz und gar unmöglich, doch habe ich seit meiner Krankheit kein Blut ausgeworfen. Ich ließ mir kürzlich zum zweiten Male Blutegel auf der rechten Brust setzen, die mir sehr viel Blut abnahmen, aber eher verschlimmerten als besserten. Auch reite ich die Woche 3-4 Mal spazieren und erwarte nur die frischen Kräuter, um nach der Verordnung meines Arztes abwechselnd Seltzerwasser mit Milch und frische Kräutersäfte zu gebrauchen. Der Herzog, der vor 3 oder 4 Wochen selbst in Jena war, hat mich diesen Sommer vom Lesen dispensiert, wie ich dir wohl schon geschrieben habe. Indessen dispensierte es sich von selbst, denn ich würde nicht gekonnt haben, was mir unmöglich ist. Mein Gemüt ist heiter und es soll mir nicht an Mut fehlen, wenn auch das Schlimmste über mich kommen wird. Es ist nicht gut, dass ich diesen Sommer nicht von Arbeit frei bin, aber da es von mir abhängt, den 30-jährigen Krieg mit dieser zweiten Lieferung zu endigen oder noch etwas für eine dritte aufzuheben, da es auch nicht gerade darauf ankommt, wie viel oder wie wenig Bogen er enthalte, so hoffe ich doch, diese Arbeit mit der Sorge für meine Gesundheit noch leidlich vereinigen zu können. Mehr freue ich mich auf die zweite Hälfte des Sommers, wo ich dich zu sehen hoffe und wo auch meine Beschäftigungen mehr nach meinem Geschmack sein werden. Ich habe in den letzten Zeiten meines Jenaer Aufenthaltes einige Bekanntschaften gemacht, die mir seitdem sehr viel Vergnügen verschafft haben. Darunter gehört ein gewisser Erhard aus Nürnberg, Doktor Medizinae, der hierher gekommen ist, um Reinhold und mich kennenzulernen und sich über Kantsche Philosophie weiter zu belehren. Er ist der reichste, vielumfassendste Kopf, den ich noch je habe kennenlernen, der nicht nur Kantsche Philosophie nach Reinholds Aussage aus dem Grunde kennt, sondern durch eigenes Denken auch ganz neue Blicke darein getan hat und überhaupt mit einer außerordentlichen Belesenheit eine ungemeine Kraft des Verstandes verbindet. Er ist Mathematiker, denkender Arzt, Philosoph, voll Wärme für Kunst, zeichnet ganz vortrefflich und spielt ebenso gut Musik. Doch ist er nicht über 25 Jahre alt. Sein Umgang ist geistvoll, sein moralischer Charakter vortrefflich und größtenteils sein eigenes Werk, denn er hatte lange und hat noch mit einem starken Hange zur Satire zu kämpfen. Die erste Erscheinung kündigt ihn nicht gleich so vorteilhaft an, als er sich bei längerem Umgange zeigt, weil er etwas Dezidiertes und Sicheres an sich hat, das man leicht für Prätension und Zudringlichkeit auslegt. Er arbeitet jetzt an einer Verteidigung der Reinholdschen Philosophie gegen einige Angriffe, die in der Allgemeinen Literaturzeitung darauf gemacht wurden, und an einer größeren Schrift, welche den medizinischen Wissenschaften ebenso wie Kants Kritik der Philosophie ihre Grenzen abstecken soll. Geschrieben hat er noch nichts und hat auch nicht im Sinne, als Schriftsteller zu wirken, weil er es seinen Kräften und Neigungen angemessener hält, im lebendigen Umgange auf einen kleinen Zirkel zu wirken. Ich schreibe dir deswegen so viel von ihm, weil du ihn bei seiner Rückreise nach Königsberg, wohin er in einigen Wochen abgeht, zu Dresden kennenlernen wirst. In eben diesem Sommer werde ich dir auch einen anderen jungen Mann schicken, der dich als Künstler interessieren wird. Es ist ein Livländer namens Grass, der sich einige Jahre in Jena aufhielt, um da Theologie zu studieren. Darin hat er's nun nicht weit gebracht, aber desto weiter im Zeichnen und Landschaft malen, wozu er ganz außerordentlich viel Genie besitzt. Goethe hat ihn kennenlernen, und er versicherte mir, dass er die Anlage zu einem vortrefflichen Maler in ihm finde. Im vorigen Sommer machte er eine Exkursion in die Schweiz, von wo er ganz begeistert zurückkam. Er wird dir einige Schweizer Landschaften zeigen, die er aus der Erinnerung hinwarf, voll Kraft und Leben, obgleich nichts weniger als ausgeführt. Dabei hat er große Talente zur Poesie, wovon du im nächsten Stück der Thalia eine Probe lesen wirst. Er ist ein herzlich attachiertes Wesen, wo es ihm wohl ist. Sein Äußerliches verrät in jedem Betracht das Genie. Eine andere meiner Bekanntschaften ist ein gewisser Baron Herbert aus Klagenfurt, ein Mann an den 40, der Weib und Kind hat, eine Fabrik in Klagenfurt besitzt und auf 4 Monate nach Jena reiste, kantisch-reinholdsche Philosophie zu studieren. Ein guter, gesunder Kopf mit ebenso gesundem moralischem Charakter. Er soll seinen Zweck erreicht haben, wie man mir sagt, und einen sehr gereinigten Kopf mit nach Hause zurückbringen. Bürger hat auf meine Rezension eine Antikritik eingeschickt, die du nebst meiner Antwort im Intelligenzblatt der ALZ lesen wirst. Dieser Tage habe ich mich beschäftigt, ein Stück aus dem 2. Buche der Aeneide in Stanzen zu bringen, eine Idee, wovon ich dir wohl sonst schon geschrieben habe. Der Wunsch, mich in Stanzen zu versuchen und ein Kitzel Poesie zu treiben, hat mich dazu verführt. Du wirst, denke ich, daraus finden, dass sich Virgil so übersetzt ganz gut lesen ließ. Es ist aber beinahe Originalarbeit, weil man nicht nur den lateinischen Text neu einteilen muss, um für jede Stanze ein kleines Ganze daraus zu erhalten, sondern weil es auch durchaus nötig ist, dem Dichter im Deutschen von einer anderen Seite wiederzugeben, was das von der einen unvermeidlich verloren geht. Zu einem lyrischen Gedicht habe ich einen sehr begeisternden Stoff ausgefunden, den ich mir für meine schönsten Stunden zurücklege. Meine Frau grüßt dich, Männer und Dorschen, herzlich, auch meine Schwägerin will sich freundlich empfohlen haben. Vermutlich zieht ihr jetzt bald auf den Weinberg, wo wir euch etwa im August oder September finden werden. Lebe wohl und sei nicht so karg mit deinen Briefen, wenn ich auch zuweilen nicht ganz Termin halte. Das würde mir begegnen, wenn ich auch mit dem Himmel selbst korrespondierte. Dein S. Der Brief kam zu spät auf die Post, darum erhältst du ihn einige Tage später.